Drittens, die Benutzungshypothesen. Die bisher besprochenen Hypothesen fußten auf der Voraussetzung, die drei Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas hätten unabhängig voneinander, ohne sich gegenseitig zu kennen, gearbeitet. Die zwischen ihnen stattfindenden Übereinstimmungen wurden von den Anhängern dieser Theorien auf das Dasein einer gemeinsamen Vorlage zurückgeführt, die man sich als ein schriftliches oder mündliches Urevangelium vorstellte. Viel einfacher scheint nun eine ganz andere Voraussetzung, das synoptische Dunkel aufzuhellen und dabei vor allem die große Verwandtschaft zwischen den drei Evangelien verständlich zu machen. Ist die Annahme nicht sehr naheliegend und beinahe selbstverständlich, dass die drei Evangelisten sich gegenseitig gekannt und benutzt haben? Eine solche reine Benutzungshypothese vertrat angeblich schon der alte Kirchenvater Augustin. Seiner Meinung nach sind die Evangelien nacheinander in der Reihenfolge entstanden, wie sie im Neuen Testament auftreten, wobei die späteren Verfasser die früheren Evangelienschriften eingesehen und ausgeschrieben haben. Bei Benutzungshypothesen wird besonders deutlich, wie eng mit dem synoptischen Oberproblem das Unterproblem verknüpft ist. Welches ist die richtige Reihenfolge des Entstehens der Evangelien? A. Die Griesbachsche Hypothese von 1789 betrachtet gemäß der kirchlichen Ansicht Matthäus als den ersten Evangelisten. Ohne Benutzung älterer Schriftquellen hat er aus seinen Erinnerungen geschöpft und seine Jesuserlebnisse in einem Evangelium niedergelegt. Als zweiter Synoptiker muss nach Griesbach Lukas gelten. Dieser benutzte das Matthäusevangelium als Vorlage und nahm daneben manches aus der flüssigen mündlichen Tradition mit in sein Werk auf. Markus hat dann als letzter endlich die beiden vorhandenen Evangelien lediglich ausgeschrieben, wobei er die Schriften seiner Vorgänger absichtlich stark zusammenstrich und kürzte. Diese Hypothese hat in der Folgezeit manchen bedeutenden Vertreter gefunden. Auch Bauer und die von ihm gegründete Tübinger Schule übernahmen den Grundriss der Griesbachschen These und leisteten Beachtliches in ihrem weiteren Ausbau. Allerdings verlegten diese Kritiker das Schwergewicht der Beweisführung insofern, als sie nicht in erster Linie, wie Griesbach, von literarischen Betrachtungen ausgingen, sondern von der Voraussetzung, dass gewisse kirchlich-dogmatische Strömungen, also Tendenzen, in der Urchristenheit einen maßgebenden Einfluss auf die Entstehung und den Inhalt der synoptischen Evangelien ausgeübt hatten. Wir können uns näheres Eingehen auf diese Tendenzkritik sparen, denn es herrscht heute selbst unter den kritischen Theologen kaum noch ein Zweifel, dass ihre Voraussetzungen wenigstens in der proklamierten umfassenden Weise unhaltbar sind. Dagegen darf und muss die literarisch fundierte These Griesbachs immer noch Beachtung erheischen. Für die Annahme, Markus sei ein gekürzter Auszug aus Matthäus und Lukas, lassen sich nämlich immerhin einige triftige Gründe namhaft machen. Also bringt die reine Benutzungshypothese in Griesbachs Formulierung die Lösung des synoptischen Rätsels? Leider wiederum nein. Sie wird sogar von den meisten neueren Kritikern abgelehnt, und das mit Recht, denn ihr stehen mindestens ebenso starke Gegengründe entgegen. B. Die Hypothese des Philologen Lachmann von 1835 nimmt an der Entstehungsreihenfolge eine gründliche Korrektur vor. Lachmann dreht gewissermaßen den Griesbachschen Synoptikerspieß um. Es gelang ihm, mit der literarkritischen Methode schwerwiegende Gründe für die Behauptung beizubringen, dass nicht Matthäus, sondern Markus der älteste Evangelist sei. Markus soll also nicht mehr der letzte, sondern im Gegenteil der erste Synoptiker sein. Und wie die Dinge liegen, spricht in der Tat ein höherer Grad von Wahrscheinlichkeit eben für diese Reihenfolge. Nach Lachmann schrieb also Markus zuerst, Matthäus und Lukas benutzten dann sein Evangelium als Vorlage. Im Jahre 1838 bekannten sich sogleich zwei weitere Forscher mit Entschiedenheit für die Markuspriorität, nämlich Wilke und Weisse. Seit jener Zeit festigte sich die These vom zeitlichen Vorrang des Markusevangeliums unter den kritischen Theologen noch immer mehr. Viel trug der Umstand dazu bei, dass sich die Markuspriorität recht gut als einer der zwei Grundpfeiler einer bald danach aufkommenden neuen Theorie verwerten ließ. Von dieser neuen Theorie wird sogleich die Rede sein, nachdem wir vorher noch etwas über die Reihenfolge der Synoptiker bemerkt haben. Schien in dem Streit um den ersten Platz das Markusevangelium als Sieger hervorzugehen, so war doch noch die Meinungsfehde um den zweiten und dritten Platz nicht so schnell und leicht beigelegt. Mit den Methoden der literarischen Vergleichs- und Quellenkritik suchte man auch die Unsicherheit aus der Welt zu schaffen. Dabei wurde die Aufmerksamkeit auf eine ganz neue Art von Verwandtschaft gelenkt, die aber nur Matthäus und Lukas miteinander aufweisen. In den Evangelien des Matthäus und Lukas steht nämlich eine große Masse von Jesusworten, die bei Markus ganz fehlen. Und innerhalb dieses Redestoffes herrscht nun merkwürdigerweise, sowohl was die Form als auch den Inhalt anbetrifft, zwischen Matthäus und Lukas einerseits eine auffällige Übereinstimmung, andererseits eine große Verschiedenheit. Das synoptische Rätselfaktum wiederholt sich also hier noch einmal im Kleinen. Was die fragliche Reihenfolge angeht, so hat die zu wiederholten Malen vorgenommene Analyse der speziellen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Matthäus und Lukas wiederum entgegengesetzte Resultate ergeben. Wer von wem abhängig ist, ja, ob überhaupt eine gegenseitige Abhängigkeit anzunehmen ist, lässt sich mit genügender Sicherheit nicht sagen. Vom Anfang an sah sich also die Literaturkritik hilflos wie im Kreise herumgehetzt. Doch trat sehr bald der vorher erwähnte Weisse, übrigens kein Theologe, sondern Professor der Philosophie in Leipzig, wo er 1866 starb, mit dem Anspruch auf, den richtigen Ausweg aus der Sackgasse erspäht zu haben. Dieser theologische Laie legte 1838 mit seinem zweibändigen Werk Die evangelische Geschichte, kritisch und philosophisch bearbeitet, die ersten Grundsteine zu jener Theorie, die heute noch bei der Mehrheit der evangelischen Forscher als die Patentlösung der synoptischen Frage gerühmt wird. Man bezeichnet diese neue Theorie nach ihrem doppelpoligen Charakter als die Zwei-Quellen-Theorie.